geschafft. Jedes Anzeichen von Stolz ist bei euch erschlafft. Dieses Volk lässt sich von euch verarschen und ihr erntet die Saat. Doch wir sagen nicht mehr mit uns, denn ihr seid des Teufels Saat. Ihr lasst uns nicht beschützen.